Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 257 an Goethe. Ich habe gestern und heute am Wallenstein so emsig gearbeitet, dass ich den gestrigen Botentag ganz aus der Acht ließ und mich auch heute nur im letzten Augenblick an die Post erinnerte, meinen besten Dank für ihre freundschaftliche Verwendung in der bewussten Sache, die mich recht froh für die Zukunft macht. Ich lebe sehr gern mit meiner Schwägerin und mein Schwager bringt durch seine mir heterogene Art zu sein, die doch wieder ein Ganzes für sich ist, eine interessante Verschiedenheit in meinen Zirkel. Auch für die Terpsichores danke schönstens, seien sie herzlich von uns allen gegrüßt, jener den 14. Dezember 1796, SCH.